It's really strange how Christians have demonized things that actually belong to us. Es ist wirklich seltsam, wie Christen Dinge demonisiert haben, die eigentlich uns gehören. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hey guys! Hallo Leute! Daniel and Reinhard are back! Daniel und Reinhard sind zurück. You know, it's really strange how Christians have demonized things that actually belong to us. Es ist wirklich seltsam, wie Christen Dinge demonisiert haben, die eigentlich uns gehören. And I think what is sad. Und ich glaube, was traurig ist. That people of the world have taken Christian principles and applied them. Ist, dass Menschen der Welt christliche Prinzipien genommen und angewendet haben. For their own selfish ways. Für ihre eigenen selbstsüchtigen Zwecke. You know, there are many things that the esoteric people have taken. Es gibt viele Sachen, die esoterische Menschen ergriffen haben. That in reality belong to us Christians. Die aber eigentlich uns Christen gehören. God is the source of all supernatural that makes sense. Gott ist die Quelle von allem Übernatürlichen. If we would have offered this to the world, then the esoterics wouldn't have had to look in their place. Wenn wir das der Welt angeboten hätten, dann müsste die Esoterik in ihren eigenen Bereichen schauen. One of the things that I want to talk about that I think we need to conquer back. Eines, worüber ich sprechen möchte und was wir zurückerobern müssen, is to use our imagination. Ist unsere Vorstellungskraft zu nutzen. Look, if God created you, wenn Gott dich geschaffen hat, He created you the way you are. Hat dich geschaffen, so wie du bist. Including He gave you the power of imagination. Gab dir auch die Macht der Vorstellungskraft. Many people, when we talk about the heart and how the heart changes, wenn wir über das Herz und wie sich das Herz verändert sprechen, they always said to me, sagen viele Leute zu mir, Reinhard, I can't just let my imagination go. Reinhard, ich kann meine Vorstellungskraft einfach nicht freien Lauf lassen. No, I can't just like let it go away. Like, oh. Just imagine things. So wie einfach laufen lassen und mir Dinge vorstellen. You need to use your imagination. Du musst deine Vorstellungskraft nutzen. You know, there is a huge difference between using the imagination or fantasy. Es liegt ein großer Unterschied zwischen der Verwendung der Vorstellungskraft oder der Fantasie. So how does imagination even work? Wie funktioniert die Vorstellungskraft eigentlich? You imagine things. Você imagina determinadas coisas. You create images. Du kreierst Bilder. Images, imagination. Bilder mit der Vorstellungskraft. See where I'm trying to go? Siehst du, worauf ich hinaus will? Look, God has given us our imagination, which influences our hearts. Gott hat uns unsere Vorstellungskraft gegeben, die unsere Herzen beeinflusst. You can find out in the Bible, in the very beginning of the heart, it uses the word imagination. Du siehst in der Bibel, dass ganz am Anfang bezüglich des Herzens das Wort Vorstellungskraft verwendet wird. It says that in the beginning people became so wicked. Es heißt, dass die Menschen am Anfang so böse wurden, because the thoughts of the imaginations of the heart were just only bad. Weil die Gedanken der Vorstellungskraft ihrer Herzen einfach nur schlecht waren. So they created images in the heart that were just bad images. Sie kreierten in ihren Herzen Bilder, die einfach nur schlecht waren. And then of course, once you make your heart so bad, you will act bad. Und natürlich, wenn du dein Herz erstmal so schlecht gemacht hast, dann verhältst du dich auch schlecht. Look how important imagination is. Schau, wie wichtig Vorstellungskraft ist. When Jesus came on this earth, als Jesus auf die Erde kam, he took 12 guys. Nahm 12 Kerle. Men. Männer. And obviously he realized it's hard for men to trust for God's provision. Realisierte, dass es Männern schwerfällt, Gott für Versorgung zu vertrauen. So, what did Jesus do to convince these guys that God will provide for them? Was machte Jesus, um sie zu überzeugen, dass Gott sie versorgen würde? He in simple words said, guys, use your imagination. In einfachen Worten sagt Leute, benutzt eure Vorstellungskraft. Where did he say that? Wo sagt das? He said, look at the bird. Sagte, schaut euch die Vögel an. And the word for look actually in the original Greek, it means to carefully pay attention to. Das Wort für anschauen im Originalgriechischen bedeutet auf etwas sorgfältig Acht geben. Look at the lilies. Schaut euch die Lilien an. Look what Jesus said. Was sagte Jesus? Look at the lilies, how they grow. Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. You can stare at a lily for a whole hour and you don't see how it grows. Du kannst eine Lilie stundenlang anstarren und wirst nicht sehen, wie sie wächst. You can stare and stare and stare, but you're not going to see how it grows. Du kannst sie anstarren und anstarren, aber du wirst nicht sehen, wie sie wächst. But Jesus told him, look at it, how it grows. Aber Jesus sagte, schaut, wie sie wächst. So what was he telling them? Was sagte er ihnen damit? He said, I need you to create an imagination how the lily actually grows. Er sagte, ihr müsst euch vorstellen, wie die Lilie wirklich wächst. Your Father in heaven takes care of the lily, takes care of the bird. Now he will take care of you. Euer Vater im Himmel kümmert sich um die Lilien, um die Vögel, dann wird er sich auch um euch kümmern. You know, the truth is, by default, every human being uses their imagination. Die Wahrheit ist, dass jedes menschliche Wesen die Vorstellungskraft nutzt. We all do that. Wir machen das alle. The problem is because we've not understood the biblical reality. Das Problem ist, weil wir nicht die biblische Realität verstanden haben. We use much more fantasy than true biblical imagination. Nutzen wir viel mehr Fantasie als die wahre biblische Vorstellungskraft. And I think that's a dangerous thing. Ich glaube, dass das gefährlich ist. So what's the difference? Was ist der Unterschied? Fantasy has to do with what I want, that's what I imagine and that's what I create a picture. Fantasie hat damit zu tun, was ich möchte, mir vorstelle und wovon ich in meinem Herzen ein Bild kreiere. While biblical imagination has to have the basis in God's will for me. Während biblische Vorstellungskraft als Basis Gottes Willen für mich haben muss. You can fantasize about having a beautiful marriage all day long that will actually not give you a beautiful marriage. Du kannst über eine wunderbare Ehe herumfantasieren, was aber keine wunderbare Ehe schaffen wird. You know why? Warum? Because you've taken God and the finished work of the cross out of your imagination. That's when it becomes fantasy. Weil du Gott und das vollbrachte Werk am Kreuz aus der Vorstellung herausgenommen hast. Und dann wird es zur Fantasie. So look. Schau. When I want to imagine a great marriage, wenn ich mir eine großartige Ehe vorstellen möchte, what do I have to do from the biblical point of view? Was muss ich dann aus der biblischen Sicht machen? I have to go and find a basis in the Bible. Ich muss eine Grundlage in der Bibel finden. What's the biblical basis? Was ist die biblische Grundlage? Here is the biblical basis. Hier ist die biblische Grundlage. The Bible says that the wife of the righteous, she is a fruitful vine. Die Bibel sagt, dass die Frau des Gerechten ein fruchtbarer Weinstock ist. So I create an image in my heart that my wife is a beautiful, fruitful vine in my house. So kreiere ich in meinem Herzen ein Bild, dass meine Frau ein wunderbarer, fruchtbarer Weinstock in meinem Haus ist. What's the difference between fantasizing of having an amazing wife and imagining of having an amazing wife? Was ist der Unterschied zwischen herumfantasieren und sich vorzustellen, eine wunderbare Frau zu haben? Fantasy is what you want and you get some ideas from Hollywood and now you create an image. Fantasie ist, was du willst und es kommen noch ein paar Ideen aus Hollywood dazu und du kreierst jetzt Bilder. Imagination, is I have a promise from God, a word of God, and that's what I create a picture. Biblische Vorstellungskraft ist, ich habe eine Verheißung von Gott, ein Wort Gottes, und davon kreiere ich Bilder. Here's another one. Es gibt noch etwas anderes. If anyone is in Christ, he's a new creation. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. So I begin to imagine my wife as a beautiful, perfect new creation. Ich stelle mir meine Frau als eine vollkommene, wunderbare neue Schöpfung vor. That's biblical imagination. Das ist biblische Vorstellungskraft. Do you know, listen to this. Hör dir das an. All the people that work with us. Von allen Menschen, die mit uns arbeiten. Like, for instance, take Daniel. Nehmen wir zum Beispiel Daniel. Daniel has become one of the most amazing people in 4 years that he's walking with me. Daniel wurde zu einem der wunderbarsten Menschen während der vergangenen 4 Jahren. Mature. Reif. Loving God. Gott liebend. Wanting to fulfill God's purpose on earth. Mit Sehnsucht, Gottes Auftrag auf Erden zu erfüllen. Working hard. Hart arbeitend. Now listen, I don't want you to misunderstand. Ich möchte nicht, dass du das missverstehst. I don't want you to think I'm trying to take credit. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich das alles gemacht habe. I just want you to see my part of the process. Ich will nur, dass du meinen Teil in diesem Prozess erkennst. When him and me first joined together, I actually didn't like him. Als wir uns zum ersten Mal trafen, mochte ich ihn nicht wirklich. Debbie liked him a lot. Debbie mochte ihn sehr. I simply didn't like him because he's everything opposite of what I am and what I like. Ich konnte ihn deshalb nicht leiden, weil er das genaue Gegenteil von dem war, was ich bin und was ich gerne mag. Not saying wrong or right. Ich sage nicht, das eine ist richtig, das andere falsch. Just saying we are very extreme opposites in who we are. Ich sage nur, dass wir wirklich extrem gegensätzlich sind, so wie wir sind. But you know what I did? Was habe ich gemacht? I found out from God what God wants for him. Ich habe von Gott erfahren, was er für ihn wollte. Begin to imagine. Ich fing an, ihn mir so vorzustellen. To imagine a man that's extraordinary, outstanding, the best translator. Ich stellte mir einen außerordentlichen Mann vor, herausragend, der beste Übersetzer. Passionate about the EPS. Mit Leidenschaft für die EPS. And I constantly began to create images in my own heart To see him how God sees it. Ich kreierte Bilder in meinem Herzen, um ihn so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Now, first of all, that helped me. Es hat mir geholfen. Because I began to fall passionately in love with what I created in my own heart. Ich habe mich nämlich leidenschaftlich in die Kreation in meinem eigenen Herzen verliebt. You know, today I cannot imagine there could be a better person that is on my side than Daniel. Heute kann ich mir keine bessere Person an meiner Seite vorstellen als Daniel. So what's happened? Was war geschehen? I wasn't fantasizing to have a nice guy working with me. Ich habe nicht herumfantasiert, dass ein netter Kerl mit mir arbeiten würde. I took what God said. Ich nahm, was Gott sagte, and create images in my heart. Kreierte Bilder in meinem Herzen. And you need to learn to do this in every single area of your life. Du musst lernen, das für jeden Bereich deines Lebens zu tun. What do we want? What do we do? Was machen wir? I want this. Ich will das. And then we create images. Dann kreieren wir Bilder. That's fantasy. Das sind Fantasien. You need to say, God, what is your purpose? What is your heart? What is your desire? Du musst sagen, Gott, wie lautet dein Auftrag? Wie ist dein Herz, dein Verlangen? And that's the images that you will create. Diese sind dann die Bilder, die du kreierst. Do you know, when we hired Murillo, als wir Murillo anstellten, to become the responsible manager of all that we do in our ministry, der Manager unseres gesamten Dienstes werden sollte, it did not look obvious. Schaute es anfangs nicht so offensichtlich aus. Honestly. Ehrlich gesagt. It was not... In the natural, we made a bad decision. Im Natürlichen hat es so ausgeschaut, als ob wir eine schlechte Entscheidung getroffen hätten. Well, I felt that God spoke to me about him, and then Vinicius had the same witness in his heart. Aber ich erkannte, dass Gott zu mir über ihn gesprochen hatte, und dann hatte Vinicius dasselbe Zeugnis in seinem Herzen. So for me, I began to see him as this extraordinary leader of what we're doing. Ich fing an, ihn als diesen außerordentlichen Leiter dessen anzusehen, was wir tun. God showed me he's the guy. Denn Gott zeigte mir, dass er der Mann ist. And you know, in about a year, he's become one of the most excellent people that works for us. I'm shocked. Innerhalb eines Jahres hat er sich zu einem der hervorragendsten Menschen entwickelt, die für uns arbeiten. Isn't that not true? Stimmt es? Doch. You see? So... Here, my friend. Hört zu, Freunde. Stop fantasizing. Hört auf zu fantasieren. Forget to dream about the things that you want and like to happen. Vergesst es, von Dingen zu träumen, die ihr haben wollt und von denen ihr möchtet, dass sie geschehen. Say, Lord, what's your plan for me? Herr, wie lautet dein Plan für mich? Say, Lord, what's your purpose for him? Herr, wie ist dein Plan für ihn? Say, Lord, how do you see them? Herr, wie siehst du sie? How do you see this situation? Wie siehst du diese Situation? Once God reveals his heart to you, then you have to begin to imagine it. Sobald Gott dir sein Herz offenbart, musst du anfangen, dir das vorzustellen. Once again, God and us work together. Einmal mehr arbeitet Gott mit uns zusammen. That's true biblical imagination. Das ist wahre biblische Vorstellungskraft. My friend. Mein Freund. Spend hours imagining. Verbring Stunden in deiner Vorstellungskraft. That what God said is happening. Und was Gott gesagt hat, wird eintreten. Look at this. Schau. David looked at the big guy Goliath. David schaute den großen Goliath an. Everybody was scared. Alle hatten Angst. And he used imagination. David gebrauchte Vorstellungskraft. He said. Er sagte. The bear came. Der Bär kam. That was a picture. Das war ein Bild. He said, God gave him in my hand. Gott hat ihn mir ausgeliefert. Lion came. Der Löwe kam. God gave him in my hand. Gott gab ihn in meine Hände. And you giant, he will also give in my hand. Und du Riese, dich wird er mir auch ausliefern. He used imagination to bring a victory. Er benutzte Vorstellungskraft, um seinen Sieg zu erringen. Don't abort your victory because you're living in fantasy. Zerstör nicht deinen Sieg, weil du in Fantasie lebst. Make it happen because you live in biblical imagination. Mach ihn möglich, weil du in biblischer Vorstellungskraft lebst. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Share it with your friends. Subscribe to our channel. Teile es mit deinen Freunden. Abonniere den Kanal. See you next time. Bis zum nächsten Mal.